This nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Yes, yes, this is Skiz from the mighty Word Sound iPower, bringing the bass terror coast to coast. Your host with the most. Drop it. Allow your thoughts to dissolve. Perception is based on what I think I see. Relax your mind. What I think I notice. Release the tension. Let go of fear. Ja, herzlich willkommen bei Coast to Coast. Es begrüßen euch Adrian Barne und Franz Hannemann. Ein herzliches Willkommen an alle neuen und alten Hörer hier auf Radio Ostfriesland. Das erste Stück gerade war vom Produzenten Spectre aus New York. Inzwischen lebt er in Baltimore. Das Stück heißt Mind Over Matter und ist sozusagen das Intro zu seinem neuen Album Transcendent. Das stellen wir euch heute vor, da gibt es einige Info zu. Und zusammen damit noch ein Interview mit Spectre und Sensational. Spectre ist eben der Macher des Word Sound Labels, Produzent und Sensational ein Rapper. Und die beiden waren auf Tour, ich habe sie vor einem Monat interviewt in Leipzig. Und da hören wir drei Teile vom Interview und in dem ersten geht es erstmal so zum Einstieg natürlich um die Tour, was sie so für Erfahrungen gemacht haben bisher und auch um den musikalischen Background der Jungs. Okay, so today is Wednesday, the 25th of October. We're in Leipzig, Germany at the Zorro talking to Spectre and Sensational. What's up, Germany? It's Skiz, a.k.a. Spectre the Ill Saint, live in effect. What's up, my party people? This Sensational, a.k.a. Perfection, a.k.a. Skeptical, a.k.a. the Scripper, yeah, a.k.a. that, you know, bleep type of person, hey. I was gonna ask what's with the a.k.a. Fabulous, but we get to that later. You won a European tour in France, in the Netherlands, in Switzerland, and in Belgium also in Germany. So you've been on tour for over a week already. Let me know how you felt, how it was. Well, it's been real nice because this is our first European excursion in a few years, and first time Sensational has been here in a minute. So it's good to, you know, see the people and see the fans shows have been really live. Everything's been really cool. Yeah, for me, Sensational has been real, you know, real blissy-like. And, you know, I'm just having fun. I just had a birthday, October the 18th. You know, I'm still celebrating. So, you know, it's like a Sensational bash right now. Yeah. So you also been on tour around the world in Japan, for example. Maybe you can say something about the difference of the parties and the party people in the United States, where you originate from, in Europe, in Germany. Well, you know, it's always been the case that people are more receptive to our sound around the world, you know, because we're an international, outer national sound. Word sound is the world sound. So, you know, it's only natural that we take it to Japan, we take it to Brazil. We have peoples worldwide. And, yeah, Japan is mad cool. You know, people are, like, really into this stuff. Same with Europe, you know, but somehow America is, it's been a lot slower, but they'll catch up eventually. Well, for me, Sensational, you know, it's like party people everywhere, party animals everywhere, real people everywhere. You know, I'm one of them type of people, persons, so, you know, I'm always with them, always find them. If they're not, I turn them into one. Yeah, we just rock. So what's always interesting, and one question we always ask when interviewing people, what was your start into music? What would you say was the takeoff of your musical career? Maybe there was an event or a couple of events which led you to it, or a special kind of music, maybe some special kind of knowledge which got you into making music yourself. I can't really put it down to a single moment. It's just been constant throughout my life. Music, all types of music I've been exposed to, I've been very lucky. And, you know, to me, it's all music. There's no categories of music to me. There's no hip hop, you know, jazz, blues, rock. It's all one thing, you know. For me, Sensational, you know, I just like got into the tuning of the booming. You know, I started out in this music game with the Jungle Brothers at the age of like 16 on the natural thing. And, you know, ever since then, I've just been like EQing the boom, you know? Boom, boom, boom. I'm all bounce, I'm all fall, my singles ain't off. I'm all bounce, I'm all fall, my singles ain't off. I'm all bounce, I'm all fall, my singles ain't off. I'm all bounce, I'm all fall, my singles ain't off. In it to win it, thrill spill it, love spirit, blow digits, baseline groove, skills did it. Keep it perfected, expect it. I rock spots, do it like this. Pick the kick you wanna taste on the road team. Got a tune to the boom, ink the paper, floor, okay, the flow, up in the upflow. Here we go, Sensational, boom, the speakers, EQ proper. That's how I drop this bump hit, consistent styling. I'm all bounce, I'm all fall, my signals ain't off. I'm all bounce, I'm all fall, my signals ain't off. I'm all bounce, I'm all fall, my signals ain't off. I'm all bounce, I'm all fall, my signals ain't off. In the mix is that bump shit. Yeah, I dibble and dabble with them big chips. With this, that live dance step is in effect. Sweat it off, yeah, we party in here. My tone is proper for the breakdown. It's clear how I do it. Vodka, you sipping? Let me order one. Yeah. The party is jumping. Sensational style. I'm all bounce, I'm all fall, my singles ain't on. I'm all bounce, I'm all fall, my singles ain't on. I'm all bounce, I'm all fall, my singles ain't on. I'm all bounce, I'm all fall, my singles ain't on. Trans music, yeah, I do it. Live a spot when I do it. Everybody party with me. I'm rhythmatic, addict. Addicted to the rhythms that I mastered. Till the little sticks, the bounty major. Ha ha ha ha ha ha. Yeah, yo. Know what I'm saying? Yeah, yeah. Yeah. So I be driving it, yo. I know you know. shoulder high, drop like this, you know what I mean? Coast to coast, yeah, this is a chase, shit, yeah, I'm like a DJ, chicky, sensational, coast to coast, bouncing this how I bounce, yo, yeah, live and direct, feel this, it is what it is, and it be what it be, and what it be, what it be, what it be, it is, oh, it's bumping, oh, it's jumping. Yeah. What up? Marvin, what up? Say something, yeah. Ja. Das waren Spectre und Sensational mit dem Lied The Grind, ebenfalls auf dem Transcendent-Album von Spectre. Und dazu jetzt ein bisschen Information. Das ist das inzwischen der 7. Album von Spectre. Und es ist im Prinzip eingeteilt in 2 Teile. Der erste Teil, die ersten 8 Stücke sind rein instrumental. Schon mit so Vocal Samples drüber und Spectre redet ja auch manchmal in seinen Tunes. Aber keine Rapper und im zweiten Teil sind dann Rapper dabei. Zum Beispiel Lab Tech One, ein MC namens MyWorks, Sensational, den wir gerade gehört haben. Und MC Gabo, ein Japaner, sehr interessanter Tune. Und dann ist auch noch ein sehr schönes Dub-Stück drauf. Mit Bene Gao, der darüber singt. Und das hat Spectre zusammen mit System White produziert, also ein ziemlich vielseitiges Album auch. Ja, im nächsten Teil des Interviews, das wir hören, geht es erstmal um ein bisschen Geschichte. Eigentlich sollte es um die Zukunft von Word Sound gehen. Das Label existiert im Prinzip seit 1994 und da sind schon über 50 Veröffentlichungen herausgekommen auf CD, Vinyl, auch ein Film namens Crooked, von dem wir schon mal erzählt haben. Eine DVD mit einer Dokumentation drauf, die Dubumentary. Und inzwischen erscheinen aber nur MP3s auf Word Sound. Das sind 10 MP3-Alben, die man über verschiedene Internetseiten beziehen kann. Ja, und dann hört es an. I want to know about the future of Word Sound. I myself, my friends, and I guess the regular listeners of our show, they know something about Word Sound already, but we want to know about the future. Are there going to be more vinyl releases, or is it just going to be MP3 and CD, for example? Well, you know, we have never stopped putting out music since we came out in 1994. Even though people thought we might have disappeared for a minute, it's all we just had to bring it back to the roots, you know. But in the future, there's going to be, we got Word Sound Digital rolling right now. We got 10 brand spanking new releases that you can only get online as download. And, you know, if the right situation arises, you know, we will do vinyl again. But it's very difficult in these days to, like, continue with that, you know, because the whole game is changing rapidly, you know, so... Our whole thing is always to stay ahead of the game, you know? Now today, you and Nazaro in Leipzig, you're playing live. That's how it's supposed to be. But can you tell me what a live act looks like? What your live act looks like? I can't, you know, it's just, I can't really describe it. You gotta experience it. You know, it's a total assault of sound. We're bringing the bass terror, basically. You know, we each do a solo set and present ourselves like that, and then we all come together at the end and form like Voltron and just kill a sound. You heard? For me, sensational, the same thing. Yeah, still I want to know what kind of equipment you use as a musician on stage. And maybe you can also tell us about the equipment you use in the studio, and maybe what influence do some special equipments have on your creativity, on your output? Speaking just for me personally, it's not even about equipment or anything. It's just about the feeling, you know. Sound and music to me has always been about a feeling. I've been in this game for years, but I'm still not a professional. You know, I'm the master of nothing, student of everything. So I'm learning every day, and you know, I'm basically just DJing my own tracks. You know, I'm a producer, I'm a studio head, and I spend every night in the studio making ill tracks, and maybe tonight you're gonna hear some of those. Maybe tonight you're gonna hear some other crazy shit. But it's not about me. It's about the music that I'm playing. You know, so I'll turn it over to Sensational. Yeah, for me, Sensational is like, you know, it's like the crowd, it's like the scene, it's like the microphone, it's like the booming, booming, booming, booming stuff coming out the speakers, and it's like, it just get exciting, man. It just gets me excited. Yeah, I mean, you haven't seen the crowd here yet, but you know the scene, you know this house you're in. How do you like it? Very nice, very nice. I'm feeling it. You know what I'm saying? I'm feeling it. Spectre mit Boca de Fumo. Da müsste man jetzt Spanisch können. Adi, kannst du Spanisch? Nö. Nö, aber Fumo klingt auf jeden Fall arg nach Rauch. Und wenn es um düsteren, verrauchten Sound geht, dope Beats, dann sind wir hier genau richtig. Dann seid ihr nämlich bei Coast to Coast. Heute mit Spectre und Sensational im Interview. Und ja, die waren wie gesagt auf Tour zusammen mit dem Japaner Kuhei. Wir haben in einer oder sogar zwei der letzten Sendungen Stücke von dem Album gespielt, Sensational meets Kuhei in Japan. Ja, und die drei waren eben zusammen auf Tour. Und hat er ja vorhin beschrieben, haben eine Live-Show gekickt. Und ja, Sensational hat auf jeden Fall unheimlich lang gerappt dort auf der Party. Ich wurde, hat bestimmt 2-3 Stunden gerappt und gefreestylt und hat auch schon einige Alben herausgebracht. Viele, viele Texte auf Lager. Das war richtig gut. Im letzten Teil des Interviews, was wir jetzt hören, gibt es als erstes dann eine kurze Frage an Sensational, ob denn so das wahr ist, was im Movie Crooked dargestellt ist, nämlich dass er homeless ist, also keine feste Wohnung hat. Das bejaht er auch, sagt aber, dass es egal ist, er braucht keinen festen Wohnplatz, er ist einfach überall zu Hause. Dann geht es nochmal um die Herangehensweise der beiden an ihre Musik und an die Auftritte, an die Live-Auftritte auch. Und zum Schluss gibt es eine kurze, aber schön prägnante Betrachtung des Begriffs Word Sound und dessen Bedeutung. So one more question I got is, how much of the movie Crooked is really truth, how much is fiction? For example, which we read in other articles, are you really homeless? And what's the kind of lifestyle you live and how does that influence your rap? Yeah, but it's like I'm a real dimensional deep person. So I could be homeless, but at home everywhere. So, you know, it's like that. And that's the way it is. All right, a couple more things. You know, people come here, like me, I traveled 500 miles, maybe 400 miles, okay? I don't know exactly. But just to witness you, and I have a certain expectation. Also, I don't like to have expectations. I like to go somewhere without an expectation and being surprised. But since I know your music, since I can probably say I know some of your style, I got some expectation, okay? And many people who come here have it too. But my question, what is your expectation to this party? Really, you know, we come with no preconceived notions of anything. When we create, when we produce, when we do shows, we have absolutely, it's all about seizing the moment, you know? And if the magic is there, if the right chemistry is there, we're gonna take you some places, you know? So, our job really is to just create the scene, create the feeling through the music, and the rest is up to you, if you're feeling it or not. And Sensational, what I gotta say about that, you know what I'm saying? Just make sure, be at the ball, you know what I'm saying? Get your drink on, you know, putting that bliss in the air, you know what I'm saying? That'd be like, you know, that's when you could probably best understand me, you know? You gotta probably hit like that first, get conditioned, then from there on, it's like it goes on and on and on and on and on. So, we don't want to stop, but we have to stop at some point. So now comes kind of the last question. You know, we're here talking about music. So we're talking about word and sound. Word and sound form power. What does that mean for you? Why do you make music? What is the power in music for you? Can you describe it with words? I don't know. Well, that right there is the riddle of word sound. Music is the word of sound. Music is a language in itself, you know? How it speaks to you and how you interpret it is up to yourself. But for me, music is like the universal spirit that links everything, because everything started from a vibration, you know, and sound is that basic principle of vibration. So music is what links all of us, you know, and music is going to take us into the future. Yeah, I agree. Es ist ungefähr 21.32 Uhr. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Und wenn ihr das Interview noch einmal anhören wollt, dann geht auf unsere Webseite www.coastradio.de. Und in der zweiten Hälfte der Sendung geht es erstmal ein bisschen ruhiger weiter. Aber bevor ich erzähle, was das ist, möchte ich erstmal noch Respekt an alle rausgeben, die da kurzfristig an der Umsetzung der massiven Party in Leipzig mitgearbeitet haben, weil das ist im Prinzip die ganze Organisation innerhalb von 2 Wochen geschehen. Denn für die Europa-Tour von Spectre, Sensational und Kuhei war glaube ich erst nur ein einziges Date in Deutschland geplant und das ist dann sogar noch geplatzt. Und letzten Endes gab es dann eben die eine Party in Leipzig und eine in Berlin. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, Respekt. Und somit war auch dieses schöne Interview möglich. Ja. Ich habe an dieser Stelle noch einen Hinweis für Christian und alle anderen Hörer, die auf die Aufkleber warten. Wir haben es einfach noch nicht geschafft, beim Ahmed vorbeizugehen und ihn in den Laden zu legen. Mhm. Bitte entschuldigt das. Die liegen jetzt seit 2 Wochen bei uns rum. Ein paar kleben ja auch schon. Aber wir werden das Freitag definitiv tun. Dann könnt ihr euch alle haufenweise neue Aufkleber abholen. Na, der Stapel Aufkleber, der dicke Stapel Aufkleber, der an der Fachhochschule lag, der ist ja schon wieder vergriffen. Jetzt hören wir das Forgotten Fish Memory Orchestra. Wir haben irgendwann schon mal was von denen gehört. Die kommen, glaube ich, aus Marokko. Und das ist hier von einem Album, das erschienen ist auf dem französischen Label und der großen Distribution Toolbox. Das Stück heißt Caged. Und danach gibt es ein fettes Stück vom neuen Space Ape und Code 9 Album. Thank you. 9 und der MC Space Ape, wobei der Space Ape ist wahrscheinlich mehr so ein Dub-Poet. Yes. Auch bei dem, das ist uns vorhin schon aufgefallen, bei dem Sensational Tune, den wir gespielt haben, da war im Refrain auch so Stereo-Spielereien mit der Stimme. Und hier bei dem Tune vom Space Ape gerade war das auch sehr enorm. Also falls ihr diese Alben zu Hause habt, was man ja nur empfehlen kann, dann hört die mal mit Kopfhörern an und achtet auf die Stimmen. Die sind echt... Ja. Ja, oder ihr empfangt Coast to Coast einfach Stereo und ja, nicht Mono. Ja. Dann könnt ihr das sogar übers Radio erleben. Ja, das Album von Code 9 und Space Ape heißt Memories of the Future. Ist gerade oder ziemlich zeitnah zumindest erschienen. Da sind auf jeden Fall alle 10 Inches drauf, die bis jetzt von den beiden erschienen sind. Also die jeweiligen Tunes. Und über die Hälfte des Albums sind neue Stücke. Richtig klasse. Naja, wir hören gerade übrigens ein Instrumental von Showbiz und AG. Eine alte klassische Rapmusik. Und als nächstes gibt es auch einen brandneuen Tune, denn auch die Platte ist gerade erschienen. Und zwar, ich glaube, am 30. Oktober oder so war offizielles Release-Date der vierten Vinyl auf Nastya Recordings. Das ist ein Leipziger Drum-and-Bass-Label. Und die vierte Platte, da sind 3 Stücke drauf, produziert vom griechischen Produzenten Throttler, der sehr harten technischen Drum-Bass bis hin zum Breakcore produziert. Und das folgende Stück ist feinster Drumfunk. Alright, ihr hört Coast to Coast und das war das Stück Breaks von DJ Srottler. Erhältlich auf Vinyl. Könnt ihr zum Beispiel im Internet bestellen oder im lokalen Plattenladen anfragen. Nasia Recordings 2006. Jo. Wenn alles gut gelaufen ist, haben wir jetzt Blickety Blown Beats in der Leitung. Das war arg leise. Versuch's nochmal, Adi. Na, was soll ich denn sonst machen? Den Knopf drücken, ja. Jetzt geht's. Alles klar. Hi, herzlich willkommen. Jo, moin, bist du das da, ne? Jo, das sind wir. Jo, Blown Beats und die Coast to Coast Freaks, oder wie verstehe ich das? Genau, korrekt. Yeah. Jo, cool, dass ich euch anrufen kann oder ihr mich anruft. dann kann ich nämlich gleich meinen brandneuen Song ansagen. Und zwar heißt er mit ganzem Titel, jetzt schon Anführungszeichen setzen, Anführungszeichen oben, DJ Stickletot und Bliggity Blown Beats MC, yo, und den ganzen Stuff, ihr kennt das. Und zwar Session Volume 1, hört ihr gleich. Und der Track von der Session, das ist Geht da noch was? Da geht noch mehr. Auf jeden Fall geht da noch mehr. Das ist nämlich eine Neuauflage von einem alten Song. Und DJ Stickletot und Blown Beats MC, die haben sich da was überlegt. Und den Song hört ihr hier als erstes. Brand new und hot shit für euch. Blown Beats und die Coast Freaks. Ihr kennt das bei Coast to Coast Radio. Und den Song, wenn die Jungs den gleich reinspielen, wenn die den Finger auf Play gedrückt haben, geht's los. Peace out. Prost an alle. Grüße euch. Grüße eure Eltern und so weiter. Ciao. Geht da noch was? Geht da noch was? Hey, geht da noch was? Hey, geht da noch was? Geht da noch was? Geht da noch was? Hey DJ, geht da noch was? Hey, geht da noch was? Hey, geht da noch was? Hey DJ, geht da noch was? Geht da noch was? Geht da noch was? Geht da noch was? Da geht nichts mehr. Geht da noch was? Geht da noch was? Hey, geht da noch was? Da geht nichts mehr. Geht da noch was? Da geht nichts mehr. Geht da noch was? Nichts mehr. Geht da noch was? Da geht nichts mehr. Geht da noch was? Ey, ich merk, da geht wohl nix mehr. Aber ist egal, man, weil wir haben die Tricks, yeah. Er legt die Platten auf und ich rap darauf. Und das ist einfach das Game und ich weiß, wir haben es drauf. Ey, yo, da geht nicht mehr viel bei den meisten. Aber ich weiß, DJ Stickletot und Blumen können sich's leisten. Yes, wir legen einfach ein Beat drauf und dann machen wir den Shit und rauchen kein Weed, yeah. Das ist einfach nur der Style. Fliege die Blumen Beats, Alter, er rockt on a wild, yes. Du willst in Deutsch, Englisch, Shit, ganz egal was geht, man, ich dräng dich nicht, Kid. Aber wenn du Bock hast, dann zieh dir das rein. Und wenn du noch mehr Bock hast, Junge, zieh dir das rein. Zieh dir das rein, solange wie du Bock hast, Alter, zieh dir das rein. Denn du weißt, da geht nichts mehr. Geht da noch was? Da geht nichts mehr. Geht da noch was? Geht da noch was? Da geht nichts mehr. Geht da noch was? Nix mehr. Geht da noch was? Hey, da geht nichts mehr. Geht da noch mehr? Geht da noch mehr? Geht da noch was? Da geht nichts mehr. Geht da noch was? Da geht nix mehr, geht da noch was? Da geht nix mehr, mehr geht nicht mehr, nix mehr. Er legt das Mic weg. Zum Glück ist, dass er es nicht einsteckt. Aber nun, es ist ja nur mal mein Mic. Aber ich sag, Junge, ich bring mehr Doku als Timelife, yes. Was geht ab, MCK? Blicke die Blown Beats und Stickletot sind da. Fett jetzt, wir rocken hier in Bremen. Und die ganzen anderen MCs, die kämpfen mit ihrem Problem, yes. Aber bei ihnen geht nichts mehr. Deshalb sind wir jetzt da, wir kommen vom Meer, yes. Ostfriesland, das ist unser Homebase. Ganz egal, was geht, man, wenn BLM loslegt. Dann weißt du, da geht nichts mehr. Die anderen MCs können einpacken und die DJs auch, yeah. Denn da geht nichts mehr. Ich sag nur, da geht was am Meer. Yo, geht da noch was? Geht da noch was? Ey, yo, geht da noch was? Da geht nichts mehr. Ey, yo, geht da noch was? da geht nix mehr, geht da noch was? Da geht nix mehr, geht da noch was? Da geht nix mehr, mehr geht nicht mehr, geht da noch was? Da geht nix mehr, geht da noch was? Ich frag die Frage nochmal, geht da noch was? Ich frag das nochmal, ey yo, geht da noch was? Da geht nix mehr, 120 Takte an der Zahl, da geht nix mehr. Hey, was geht da? Geht da noch mehr? Ich weiß nicht, was da noch geht, aber es gefällt mir sehr. Denn wenn das so geht und da geht nix mehr, dann ist das auch cool, da ich will noch mehr Tricks, yeah. Du willst noch mehr Tricks, das ist kein Problem, weil wir haben die keinen Witz. Denn da geht noch mehr, einfach noch mehr, da geht immer noch mehr, da geht immer noch mehr. Ey, yo, geht da noch was? Hey, geht da noch was? Ey, yo, geht da noch was? Ey, yo, da geht nix mehr. Ey, yo, geht da noch was? Ey, yo, da geht nix mehr. Ey, yo, geht da noch was? Da geht nix mehr, mehr geht nicht mehr, geht da mehr. Geht da noch was, ey, oder geht mehr, du willst ein Rap? Ganz egal, was geht, man, weil ich bin auf Pilz vom Vex, yes. Da geht mehr, die bauen grad an. Alles klar, was geht, man, ich hab das Mic in meiner Hand. Ich step aus dem Nebel, ich step aus dem Schnee. Und du weißt genau, Sticker Turtle, die Idee. Und dann legen wir los und dann fliegen wir die Flows. Und ich sag, hey, MC, Respekt und noch Prost. Alles geht klar, MDZ ist die Town. Was machst du mit den wacken MCs? Ah, MDZ, yeah, ich diss sie mit dem Sound. Ich muss gar nicht dissen, Alter, ich rock all around. Yes, da geht. Da geht noch mehr, ist nicht zu spät, Alter, wir kommen von mehr. Ey, yo, geht da noch was? Da geht nix mehr, geht da noch was? Da geht nix mehr, geht da noch was? Ey, yo, geht da noch was? Ey, yo, geht da noch was? Da geht nix mehr, mehr geht nicht mehr, geht nix mehr, da geht nix mehr. Ich sehe die MCs und sie kaufen sich keine Platten. Sie sind MP3-Spacken und ich denke, ah, kann doch wohl nicht sein, wir machen es klar. Wir sind am Flown und wir sind nur noch am Grown. Und wir sind am Grown und wir sind nur noch am Grown. Yo, jeden Rhyme, den du haben willst, habe ich. Ganz egal, Mann, du kannst rappen, nein, gar nicht. Denn da geht nix mehr bei dir und deinen Leuten. Komm vorbei, Alter, wir werden dich häuten. So wie irgendwelche Indianer mit nem Skype. Ganz egal, was geht, Mann, ich rap auf Weed. Nein, ich rap auf Alk, yes. Und das tue ich und zwar unheimlich gerne. Ich rap mehr und ich tagge an die Sterne. Das ist unser Shit und wir machen das seit Jahren. Und wenn du denkst, der Style ist dir viel zu abgefahren, ja, dann geh doch nach Hause und häng nicht an dein Modersrock. Ganz egal, was geht, Mann, ich bin der Typ, der den Scheiß hier runterdroppt und runterdroppt, als du einen Kreis siehst. Ganz egal, Mann, das ist nur ein Beispiel, denn wir machen den Shit von morgens bis abends. Und wenn du denkst, ah, das kann doch wohl nicht wahr sein, ja, dann hast du recht, weil das stimmt nicht so wirklich. Wir nehmen uns 5 Minuten und dann passiert es. Yeah, geht da noch was? Yo, da geht noch viel mehr. Dann ist es der BLO, Alter, und der spielt. Yeah, es ist ein Spiel für mich und nicht mehr. Und Sticker Talk macht den Scheiß und du willst mehr. Wie geht da noch was? Da geht nix mehr, ey, geht da noch was, ey, yo. Da geht nix mehr, wir kommen oben vom Meer aus Ostfriesland. Und DJ Sticker Dort steht da wie am Skistand. Er droppt die Scheiße und er scheißt den Drop. Und nicht ganz egal, Mann, und nicht ganz egal. Ich bin ganz egal, ich rock den Scheiß auf dem Instrumental. Und ich weiß, da geht nix mehr, yo. Da geht nix mehr, da geht nix mehr. Und ich blende diesen Scheiß aus, weil da geht nix mehr. DJ Stickeltort, Blown Beats und die funky Stimme aus dem Off, hier bei Coast to Coast. Hast du schon eine Ahnung, was es nächste Sendung hier zu hören gibt, Adi? Noch nicht wirklich, ne. Na dann lasst euch überraschen. Wir melden uns hier wieder in 14 Tagen um 21.05 Uhr auf Radio Ostfriesland. Und ja, dann verweise ich nochmal auf die Website vom Wordsound-Label www.wordsound.com für alle weiteren Infos. Dort könnt ihr dann auch das Netz, von dort aus könnt ihr dann weitergehen im Netz zum Beispiel und die schönen MP3-Alben besorgen und solche Sachen. Ja. So, das war's mit Coast to Coast für heute. Adrian Bahne und Franz Hahnemann waren eure Moderatoren. Jo. Wir verabschieden uns mit einem Stück vom letzten Spectra-Album. Das Album hieß Psychic Wars. Das Stück Love. Faded. Ja, aber nochmal der Hinweis, ab Freitag die Aufgabe beim Ahmed. Die gelben von Dr. Edgar aus Emden gemalt. Wir können nur noch einen weiteren Hinweis geben. Musikalisch Interessierte, die Baratmosphäre mögen, die kommen am Samstagnacht ins Einstein hier in Emden. Da gibt es gute Drinks, einen hoffentlich freien Kickertisch und musikalische Untermalung von Junction und Puls 09. Auf jeden Fall. Grüße raus an alle Leute, auch an die Montagskicker. Yo. The only real dope. What happens now? For instance, if you have said you are ill. Yeah, I'm very ill. Everybody is ill. Yeah. You know, people are mad here because, you know, this is very bad.